Morning, morning, morning, my friends. Morgen, morgen, morgen, meine Freunde. Ach, now we talk about this powerful spiritual discipline that's so important. Jetzt sprechen wir über diese mächtige geistliche Disziplin, die so wichtig ist. So, should people be removed from the church? Sollten Menschen aus der Gemeinde ausgeschlossen werden? Well, Paul isn't only saying they should be, he says you must remove the offender from among you. Nun, Paulus sagt nicht nur, dass sie es sollten, er sagt, ihr müsst den Übeltäter aus eurer Mitte entfernen. So, Paul is giving them a clear instruction that the guy must be taken out. Paulus gibt ihnen eine klare, eindeutige Anweisung, den Kerl rauszuschmeißen. Now, I have seen all sorts of things within the church. Ich habe schon alles Mögliche in der Gemeinde gesehen. I've seen people throw out for no reason. I've seen people allowed to remain for wrong reason. Ich habe gesehen, wie Menschen ohne Grund hinausgeworfen wurden. Ich habe Menschen gesehen, die aus falschem Grund bleiben durften. And I hope through these next few sessions I can give you some good understanding of how church discipline is supposed to function. Ich hoffe, dir in den nächsten Lektionen ein gutes Verständnis dafür zu vermitteln, wie Gemeindedisziplin funktionieren soll. Now, this is not a basis for any general church discipline. I don't believe so. Dies ist keine Grundlage für allgemeine Gemeindedisziplin. Das glaube ich nicht. Because Paul did not write this to any of the other churches to simply take people out, remove them. Denn Paulus hat an keine andere Gemeinde geschrieben, Menschen einfach auszuschließen, zu entfernen. Remember, a huge mistake that is always happening. Erinnere dich, ein großer Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist, is we take a certain scripture in a certain cultural context and build a doctrine on it. Dass wir eine bestimmte Schriftstelle aus ihrem kulturellen Kontext nehmen und darauf eine Lehre aufbauen. So we said, Paul said they need to be thrown out, so we can throw people out too. Wir sagen, oh, Paulus hat gesagt, sie müssen rausgeschmissen werden, also können wir sie rausschmeißen. No. Nein. First of all, this was a scandal and they were proud of it, so there was no repentance over the sin. Zunächst einmal war dies ein Skandal und sie waren stolz darauf, also gab es keine Reue über die Sünde. That's the first thing that we have to remember. Das ist das Erste, was wir uns merken müssen. There was unrepented sin that they were even proud of it. Es war eine Sünde ohne Reue, auf die sie sogar stolz waren. Now, here is the second thing you need to remember. Hier ist der zweite Punkt, den wir uns merken müssen. The great and powerful apostle who came here to exercise or initiate that spiritual discipline. Der große und mächtige Apostel, der kam, um diese geistliche Disziplin auszuüben oder einzuleiten. Look, he himself was not the one who went there and did it. Ging nicht wirklich hin und tat es. So look how beautiful he did this. Schau, wie schön er das tat. In verse 3 he says, even though I'm physically far away from you, my spirit is present with you. In Vers 3 heißt es, auch wenn ich physisch weit weg von euch entfernt bin, ist mein Geist bei euch. And as I really love this, and as one who is present with you, I've already evaluated and judged the perpetrator. Das gefällt mir sehr. Und als einer, der bei euch ist, habe ich den Täter bereits beurteilt und verurteilt. I mean, you try to figure that one out. Versuche das mal zu verstehen. So Paul did astral traveling? Hat Paulus also Astralreisen gemacht? Well, he said that. Nun, das sagt er. He literally said, I am actually with you, and as one who is present with you, I have evaluated. How can he evaluate it if he wasn't there? Er sagt wörtlich, ich bin tatsächlich bei euch und habe es beurteilt. Wie kann er das beurteilen, wenn er nicht da war? So Paul literally in the spirit went to their meetings, looked at the situation in the spirit and evaluated it very well. Paulus ging also buchstäblich im Geiste zu ihren Treffen, betrachtete die Situation im Geiste und beurteilte sie sehr gut. And then obviously under the direction of the Holy Spirit he made a judgment. Dann fällte er offensichtlich unter der Leitung des Heiligen Geistes ein Urteil. And this is what I love and this is what I've practiced in churches that I was involved in leadership. Das ist es, was ich liebe und was ich in Gemeinden, die ich geleitet habe, praktiziert habe. The father, the planter of the church, the apostle of the church, he himself did not do any spiritual discipline alone. Der Vater, der Gründer der Gemeinde, der Apostel der Gemeinde, er selbst hat geistliche Disziplin nicht alleine ausgeübt. Look, he says, so call a meeting. Er sagt, beruft eine Versammlung ein. Call a meeting With whom? Eine Versammlung einberufen. Mit wem? Call a meeting with the leaders. Beruft eine Versammlung mit den Leitern ein. Call a meeting with all the pastors. Beruft eine Versammlung mit allen Pastoren ein. And then the pastors talk about this guy and then the pastors make their decision. Und dann reden die Pastoren über diesen Kerl und die Pastoren treffen eine Entscheidung. Isn't that what happens? Wird es nicht so gemacht? But it's not what's supposed to happen. Aber so sollte es nicht gemacht werden. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein. Who did Paul tell them to call a meeting? Wem hat Paulus gesagt, dass sie eine Versammlung einberufen sollen? Did Paul write this letter to the leaders of the church or did he write it to the church? Hat Paulus diesen Brief an die Leiter der Gemeinde geschrieben oder an die Gemeinde geschrieben? He called it to the people. He wrote it to the people. Er schrieb an die Menschen. So he said to the actual people, to the actual members of the body, you guys call a meeting. Er wandte sich direkt an die betroffenen Menschen, die eigentlichen Mitglieder der Gemeinde, beruft eine Versammlung ein. And then when he said, when you gather together in the name of our Lord Jesus. Wenn er dann sagt, und wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus zusammenkommt. Look at this. Schaut euch das an. And you know my spirit is present with you. Und ihr wisst, dass mein Geist bei euch ist. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Not only he said he's going to be in the meeting, even though he was far away physically. Er sagt nicht nur, dass er bei der Versammlung dabei sein wird, obwohl er physisch weit weg war. But they actually knew and recognized that he was right there. Sondern sie werden auch wissen und tatsächlich erkennen, dass er anwesend ist. You know, I've had experiences where the Lord took me in the spirit to other places and people said, I just felt you sitting on the couch next to me, and I actually did. Ich habe Erfahrungen gemacht, wo der Herr mich im Geist an andere Orte geführt hat, und die Leute sagten, ich habe gespürt, dass du neben mir auf dem Sofa sitzt, und das tat ich tatsächlich. But physically, I was thousands of kilometers away. Aber physisch war ich Tausende von Kilometern entfernt. God took me from Heidelberg to meeting all the way to Slovenia, which is a few over 1,000 kilometers. Gott hat mich von Heidelberg zu einem Treffen nach Slowenien gebracht. Das sind, ich weiß nicht, ein paar tausend Kilometer. And I was right there in the meeting. Ich war dort in dieser Versammlung. So they even knew that Paul was in that meeting. Sie wussten, dass Paulus bei dieser Versammlung dabei war. But look, the important thing is this. Aber das Wichtigste ist Folgendes. The important thing is Paul as the powerful apostles who could have said, I will bring church discipline, he didn't do it. Das Wichtigste ist, dass Paulus als mächtiger Apostel hätte sagen können, ich werde die Gemeinde disziplinieren, aber das tat er nicht. He said, I've made my decision, but now we together have to do it. Er sagte, ich habe meine Entscheidung getroffen, jetzt machen wir das noch gemeinsam. If you really go into deep study, who led the church in the very beginning, it was the church that led the church. Wenn du wirklich gründlich studierst, wer die Gemeinde ganz am Anfang geleitet hat, dann war es die Gemeinde, die die Gemeinde leitete. It wasn't pastors. Es waren nicht die Pastoren. So Paul insisted that they have to come together, present with him, even though physically he's not there. Paulus bestand also darauf, dass sie gemeinsam mit ihm anwesend sein mussten, auch wenn er physisch nicht da war. And he says he's not there physically. Er sagt, nicht physisch anwesend. And then he says, when I'm present with the infinite power of Jesus our Lord. Mein Geist ist mit euch gegenwärtig in der unendlichen Kraft unseres Jesus, unseres Herrn. See, Paul wasn't there in his power, in his apostolic authority. He was there in the power of Jesus. Paulus war nicht in seiner Kraft, seiner apostolischen Autorität da. Er war dort in der Kraft Jesu. So that means the only thing he expressed there is the heart and the power of Jesus. Das bedeutet, dass das Einzige, was er dort zum Ausdruck brachte, das Herz und die Kraft Jesu waren. Tomorrow we keep learning. Morgen lernen wir weiter.